Leben Mantra tut mir mich vertreiben. Hall mit aus in dein Gasbuch, ich hall aus von deine Beine. Malden, sei nie mehr der Erste. Malden, weil ich kann du in dich immer. Malden, sei immer der Erste. Malden, mal so willst du in dich immer. Ware mich dein Zitron gefressen. Heut geh mir noch durch das Rieh und ich fritte auch der Schwänzchen. Malden, sei immer der Erste. Malden, weil ich kann du in die Himmel. Malden, sei immer der Erste. Malden, was so willst du in die Himmel. Martin, you speak.